Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 165 mit The Kings, The Rolling Stones, Them, The Shem and The Pharaohs, Haime Kaburagi, Buddy Merrill, Jesse Stone, Pressure Cooker, Booker T and the MGs, Arlen Ross, Woody Mann, Cliff Matthews, Peter Tosh, S.E. Rogge, Theolonius Monk, James Emery, Casey Bill Weldon, Wayne Carlson und 10 Years After. I got water on the brain. My mind is like a drain. Here I go again. Over the hill. My eyes don't seem too clear. I'm not sure what I hear. It seems I'm going clear. Over the hill. Like a cripple and his crutch, I've leaned a bit too much. Seems that I should never touch again. you're having fun with me. There's not much left to attack. I hope that you're nearly done with me. You sold me out of last time. All sold out, I'd never see a mind so tangled, a girl so strangled. All sold out, well, I felt so green. It was just like that. I was put down flat. I was sold out. Time you do hey, with hey. It your mind has just jumped the track hey, hey. I took a bit different view hey, of hey. It you sold me out of that life. Fällt der Name der Stadt Nottingham, denken der eine oder die andere vielleicht erst einmal an Robin Hood. Aber da Framatz musikalisches Fundbüro eine Musiksendung ist, kommt das in diesem Fall nicht zum Tragen, denn Gitarrist und Bandleader Alvin Lee von 10 Years After kam ebenfalls aus Nottingham, wurde dort über 500 Jahre später 1944 geboren. Seit 1967 hatten 10 Years After LPs herausgebracht. Der große kommerzielle Durchbruch kam mit dem Auftritt beim Woodstock Festival 1969. Laut Alvin Lee wurde damit aber dann auch eher der Niedergang der Band eingeleitet, denn im Grunde war Ten Years After und speziell Alvin Lee daran interessiert, sich musikalisch weiterzuentwickeln und nicht ausschließlich in der Rockstar-Pose dem Publikum zu gefallen. Um dieses Anliegen zu untermauern, spielte ich Over the Hills vom 6. Album A Space in Time, das so gar nicht nach Bluesrock klingt, jedenfalls teilweise. Auf Ten Years After folgten die Kings mit Victoria von 1969 und ihrem satirischen Blick auf das viktorianische Zeitalter, das von 1837 bis 1901 dauerte. Statt Pete Quaife am Bass übernahm nun John Dalton die Stelle des Bassisten. John Dalton hatte unter anderem bei The Mark vorgespielt, die schon mit Work All Day, Sleep All Night in einer früheren Sendung zu hören waren. All Sold Out der Rolling Stones wurde in der zweiten Hälfte 1966 eingespielt und war der dritte Titel. Und im Januar 1967 wurde es dann auf Between the Buttons veröffentlicht, das letzte vollständig produzierte Album von Andrew Rock Oldham übrigens. Die vierten im Bunde waren Sam the Sham and the Pharaohs aus den USA, eine Chicano-Rockband, die 1968 Wayne Carsons Country-Single I Couldn't Spell vom Jahr davor coverte. Neben Samurai und Monster- bzw. Science-Fiction-Film hatte sich in Japan ein weiteres Genre etablieren können, nämlich der Gangsterfilm. Wir hören jetzt eine Zusammenstellung vom Soundtrack des Komponisten Hajime Kaburagi, The Hitman von 1967. Thank you. Ein kleiner Nachtrag zum Original-Soundtrack des japanischen Gangsterfilms. Der hätte auch zu vielen Filmen von Jean-Pierre Melville oder René Clément gepasst. Nach Musik Made in Japan, die deutlich von europäischer Musik beeinflusst war, die Filme übrigens auch, etwas Easy Listening vom Gitarristen Buddy Merrill, der übrigens ein ausgezeichneter Stilgitarrist war, mindestens genauso gut wie auf der Gitarre. Fascinating Rhythm wurde 1965 eingespielt und der Übergang zum nächsten Titel von Jesse Stones Stone Crushers, Tadpole Wiggle von 1958, vollzog sich nahezu nahtlos. Das heißt aber genauso, dass Buddy Merrill sich stilistisch 1965 immer noch irgendwann Mitte der 50er Jahre befand. Zu Jesse Stone kann man einiges sagen. Pianist, Arrangeur, Songwriter, Platten produziert. Arrangiert hatte er unter anderem für die Swingbands von Chick Webb und Jimmy Lunsford, sowie war er auch Arrangeur für das frühe Doo-Wop-Lied Shibum von den Chords. Produziert hat er für das Label Atlantic und als Komponist zeichnete er sich für Rock'n'Roll und Rhythm and Blues Klassiker wie Shake, Rattle and Roll, Money Honey, Razzle Dazzle, Flip Flop and Fly verantwortlich, zum Teil unter dem Pseudonym Charles Calhoun. zwei Bands, die Studiobands waren. Ob Pressure Cooker dies ausschließlich waren, entzieht sich meiner Kenntnisse. Larry Carlton und Dean Parks an den Gitarren, Jim Keltner und Jim Gordon an den Drums, Larry Knechtel an den Tasten, Tom Scott am Tenorsaxophon und andere sind auf Step in Time von 1975 zu hören. Danach kamen Booker T und The MGs mit Blue and Green zum Zug. Die waren sowohl Studioband wie auch Liveband und eigenständige Schallplattenkünstler. Die Besetzung verkleinert sich und die akustische Gitarre rückt in den Vordergrund. Alan Roth mit Bob Dylans Lied Just Like a Woman als Instrumentalversion. Texas Reel von Woody Mann. Thank you. verlassen musikalisch US-amerikanische Gefilde, gehen aber nicht nach Europa, sondern nach Jamaika, für Framats musikalisches Fundbüro nichts Außergewöhnliches, doch nach Cliff Matthews' Big Brown Eyes von 1979 und Peter Tosh's Sam Feel Get a Beating von 1971 hat Sierra Leone seine Premiere im musikalischen Fundbüro, Twist with the Morning Stars von Soliman Ernest Rogers oder S.E. Rogi war, also S.E. Rogi war ein Palmwine-Gitarrist und lebte von 1926 bis 1994. Die Palmwine-Bars waren sozusagen das Gegenstück zu den US-amerikanischen Honky-Tonks, nach denen ja ebenfalls ein Musikstil benannt wurde. Palmwine Music wurde seit den 1920er Jahren bis in die 60er Jahren in der Hauptsache in Sierra Leone und Liberia gepflegt, also der Westküste Afrikas. said they must be get a beaten. All right, they must get a beaten. Round the old man a beaten. They must get a beaten. Have to get a beaten. Why not make it now with the morning stars? Hey, you pretty laddie boys, you better make it now with the morning stars. Everybody young and old, you better join us in twisting your cares away. Now the atmosphere's okay, why not make it now with the morning stars? Now go gay with the one you love, as the caress and kiss the one you love, and go get wild at least with the morning star. And go get wild at least with the morning star. Carousel is the one you love, and go get wild at least with the morning star. I say carousel is the one you love, and go get wild at least with the morning star. Now go get with the one you love, I say carousel is the one you love, and go get wild at least with the morning star. Now go get with the one you love. I say caress, I kiss the one you love. And go get while it is through the morning star. And go get while it is through the morning star. And go get while it is through the morning. Thelonious Monk war ein herausragende Persönlichkeit des Jazz. Ebenso wie Gitarrist Charlie Christian, der einzige Gitarrist, von dem es Aufnahmen mit Thelonious Monk gibt. Abgesehen von diesen Jam-Sessions im Club Mintons verzichtete der Pianist komplett auf die Gitarre bei seinen Besetzungen. Das kränkte wohl das Gefühl einiger Gitarristen der Gegenwart, so dass man hin und wieder im World Wide Web darüber diskutiert, welcher Gitarrist denn wohl gut zu Monk gepasst hätte. Unter anderem fiel der Name James Emery, den ich noch nicht kannte. Monks Einflüsse höre ich da durchaus heraus. Ob er nun im Zusammenspiel funktioniert hätte, ist aber eine andere Frage. Das kann gleich der Hörer selbst entscheiden oder auch nicht. Thelonious Monk 1962 mit John Orr am Bass, Frank Dunlap am Schlagzeug, Charlie Rouse am Tenorsaxophon mit Five Spot Blues. Daran schließt sich eine Aufnahme von 2024 an. James Emery played twice. Thank you. Slide-Gitarrist Casey Bill Weldon hatte zwar zwei Blues-Standards komponiert, Outskirts of Town und Somebody Changed the Lock of the Door, und war ca. 15 Jahre als Musiker aktiv, so von 1925 bis 1940. Dennoch weiß man nicht allzu viel über seine Person, vermutlich 1901 geboren und 1972 verstorben, spielte er die Gitarre Hawaiian Style, also mit dem Slide und auf dem Schoß liegend. I've Been Tricked, 1937. Was macht man, wenn man ausgetrickst wurde und sich ärgert? Da gibt es einige Optionen. Eine wird uns gleich vom Country-Sänger Wayne Carson vorgeschlagen. Das Cover von Sam the Sham hörten wir bereits in dieser Folge. Das war Framatz Musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. I drew a mustache on your picture, threw your ring away. Well, I'd have wrote you a letter, but I couldn't spell. And that's all I've got to say, that's all I've got to say. When I found out you'd been untrue, not a minute did I delay. Well, I'd have wrote you a letter, but I couldn't spell. And that's all I've got to say, that's all I've got to say. I even went to where we used to go, outside town. Found the tree where we carved our names, and I chopped the dang thing down. Burned the tie you gave me, I never did like it much anyway. Well, I'd have wrote you a letter, but I couldn't spell. And that's all I've got to say, that's about all I gotta say. 34 telephone booths. Burned the tie you gave me. I never did dig it much anyway. Well, I'd have wrote you a letter, but I couldn't spell. That's all I've got to say. That's all I've got to say, you dirty, rotten, rackle, freckle, frightened, snitting, snitting.